Zum Tag der Sonne trafen eine Delegation der japanischen Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ilismus Studentengesellschaft unter Leitung vom gemeinsamen Vertreter der Nationalen Verbindungsgesellschaft zum Studium des Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ilismus Ie Masaji, eine Delegation des finnischen Nationalen Juche-Ideologie-Studentenkomitees unter Leitung vom Vorsitzenden Juha Kieksi, eine Delegation der britischen Songun-Politik-Studentengesellschaft unter Leitung vom Vorsitzenden Domot Hardson und der Delegierte der ukrainischen Juche-Ideologie-Studentengesellschaft Wertvolles Schwert des Songun Yuri Anisimov am 11. April mit einer Maschine in Pyongyang ein. Zuvor kamen eine Delegation der thailändischen Juche-Ideologie-Studentengesellschaft unter Leitung vom Vorsitzenden Song Chit Plap und der Leiter der Songun-Politik-Studentengruppe an der Universität Bandundu in der Demokratischen Republik Kongo, Roland Bille Mukilenge, in Pyongyang an.